So, fertig. Dankeschön, ihr Hackerin. Und gleich geht's weiter mit Funkhaus Prenzlauer Berg. We come in peace. We come in peace. We come in peace. Willkommen in Frieden, sagten schon die Eroberer der neuen Welt und die Marsianer bei ihrer Ankunft auf der Erde. Und momentan sagen das die Hacker, Geeks und Nerds, die sich zum 27. Chaos Communication Kongress in Berlin treffen. Funkhaus 27C3, a.k.a. Funkhaus Prenzlauer Berg mit Obernerd Jens Steiner, dem King von Prenzlauer Berg, auf Pi-Radio 88,4 MHz und im guten alten Internet drinne. Heute zu Gast der Ekolodit, Betreiber von Hip-Hop ist. Und später noch Hannes Krause. Hannes Krause ist auch so eine Art Hacker, jemand, der seinen eigenen Körper gehackt hat. Gehen wir später drauf ein. Dann haben wir undercover noch einen CCC-Kongress-Gast da zu sitzen, der ganz anonym hier sitzt. Psst, genau, er ist geblurrt. Okay. Anonymous. Sichtbeton. Unter einem Haus begraben, das gerade eben zusammenbrach. Ich warte auf den Krankenwagen, Ausdauer ist angesagt. Ein paar Passanten machen Fotos mit ihrem Telefon. Mein Blut sickert auf die Straße, ich bin es ja eh gewohnt, dass wenn du unten bist, die Hilfe auf sich warten lässt. In meinen Beinen beißen sich die Kakerlaken fest. Wir feierten ein Gartenfest und waren überrascht. Als das Erdbeben kam, waren wir gerade auf dem Dach. Es dauert nur Sekunden, aber Stahlträger brechen. Nun liege ich hier begraben und habe ihn in der Fresse. Staub in der Lunge wird die Obduktion. Und der Wetterhahnhals bohrt sich in meine Schläfe. Bin wie im Käfig, bewegen ist nicht möglich. Und wenn ich ein Vogel wäre, ja dann flög ich. Und als ich gerade meine letzten Worte flüstern will, landet ein kleiner Spatz auf meiner Schulter und zwitschert wild. Steh auf, denn es liegt nur an dir. Wenn du immer liegen bleibst, wirst du nur noch deprimierter. Steh auf, denn es liegt nur an dir. Schließe endlich Frieden und beende diesen Krieg in dir. Steh auf, denn es liegt nur an dir. Wenn du immer liegen bleibst, wirst du nur noch deprimierter. Deprimierter. Es ist wie im Hamsterrad, jeden Tag dieselbe Leier. Und wenn ich was erzähl, dann über ungelegte Eier. Verdammt, dieses Haus sollte mich eigentlich schützen. Vor Regen, vor Schnee, vor der Flut und vor Blitzen. Doch irgendwas ist schiefgegangen, gleich beim Fundament. Als wir das Schieferdach beendet haben, merkten wir, dass unten brennt. Denn im Keller lag das Holz an der Heizung. Was folgt, ist ein Zeitsprung, der Teufel zeigt Leistung. Räum diese Leisten und den Müll aus dem Weg. Ich weiß, Häuser stürzen ein, aber Wille findet Wege. Ich raffe meinen Arsch auf, fasse mir ein Herz. Die Frage ist, werde ich es schaffen oder meine ich es nicht ernst? Keine Ahnung. Aber Fäuste sind zum Kämpfen da. Ich übernachte vor der Baustelle im Campingwagen. Endlich ist die Sonne da, die Tat kann beginnen. Ich mag diesen kleinen Spatz, weil er für mich singt. Steh auf, denn es liegt nur an dir. Wenn du immer liegen bleibst, wirst du nur noch deprimierter. Steh auf, denn es liegt nur an dir. Schließe endlich Frieden und beende diesen Krieg in dir. Steh auf, denn es liegt nur an dir. Wenn du immer liegen bleibst, wirst du nur noch deprimierter. Deprimierter. Thank you. schreib kein Lied. Ich schrei ein Lied. Wenn ich keine Stimme mehr habe, fragt mich auch niemand mehr, wo ich mich in ein paar Jahren sehe. Warum soll ich weiter als morgen denken, wenn ich jeden Tag aufs Neue versuche, gestern zu vergessen? Ich habe aufgehört zu warten, ich weiß nicht worauf. Natürlich geht es anderen schlechter als mir, aber was interessieren mich die anderen? Schmeiß dein Leben weg, es wird sich schon niemand finden lassen, der es für dich führen will. Dieselben Ziele, dieselben Träume, dieselbe Aussicht und dieselben Gedanken daran, es wegzuwerfen. Jeder Tag bringt etwas Neues im Park mit deinen Freunden. Ab 4 schnüffelt dir Klebstoff aus nem Beutel oder aus einer Plastiktüte. Nach 20 Zügen seid ihr müde und wartet, bis der Turn den Tag schluckt und euch verbrüdert. Des Nachts zieht ihr im Autokorso durch die Häuser schluchten. Jagt Heuballen über die Rollwahlen am stillgelegten Flugplatz. Nicht jeder hat Fortuna, das Leben ist ein Zustand. Egal wen ihr euch trefft, ihr spielt mit seinem Schädel Fußball. Verschwende deine Jugend, lies ein Buch, bau ein Haus, such ein Mittel gegen AIDS, denn du kennst deine Zukunft, verschwende deine Jugend. Schlag gleich zu, frag nicht nach, es spielt alles keine Rolle, denn du kennst deine Zukunft. Verschwende deine Jugend, lies ein Buch, bau ein Haus, such ein Mittel gegen AIDS, denn du kennst deine Zukunft. Verschwende deine Jugend, schlag gleich zu, frag nicht nach, es spielt alles keine Rolle, denn du kennst deine Zukunft. Es macht mir nichts mehr aus, dass alle auf mir rumtreten. Es hat mir noch nie etwas ausgemacht, auf andere einzutreten. Mein Auftreten ist eher unscheinbar. Schenk mir keine Beachtung und mein größter Wunsch wird wahr. Wenn du in den Nachrichten warst, haben dich zumindest ein paar gesehen. Mit einer AK im Anschlag macht dir die Zukunft keine Sorgen mehr. Ich trage ein Messer CS-Gas in einer camouflagefarbenen Weste. Für jeden, der mir zu nahe kommt, auch wenn er fragt, darf ich mich setzen. Es gibt in meinem Leben bis jetzt einen wahren Traum, dass genug Leute in der Einkaufsstraße sind, wenn ich Amok lauf. Lauf, lauf. Verschwende deine Jugend, lies ein Buch, bau ein Haus, such ein Mittel gegen AIDS, denn du kennst deine Zukunft. Verschwende deine Jugend, schlag gleich zu, frag nicht nach, es spielt alles keine Rolle, denn du kennst deine Zukunft. Schön, ne? Der Sir Search und der Audio 88 auf Funkhaus 27C3, a.k.a. Funkhaus Prenzlauer Berg mit Obernerd Jens Steiner, dem King von Prenzlauer Berg und dem Ekolodit. Hallo. Hello everybody, hello, sagt everybody. Er unten drunter. Lustig, ne? Ein bisschen erkältet heute. Du bist erkältet? Ich bin erkältet. Oh, schade. Also muss ich auch wahrscheinlich mich wegdrehen und abhusten halt. Ja. Nee, abhusten brauchst du erstmal nicht. Ich hoffe. Mach dir lieber schöne, heilende Klänge in dein Ohr hinein, das die auch gut. Das kommt auch gut diesen Hals-Nasen-Ohren-Effekt hervorrufen und dich innerhalb von wenigen Sekunden heilen werden. Schön. Hm? Habe ich importiert, die Musik, die hier unten runterläuft, ist Dr. Do. Ah. Du betreibst den Podcast, jetzt musst du sagen, wie der heißt. Ja, abgesehen von der Stimme ist auch das Gehirn ein bisschen. Also ich betreibe den Podcast hiphopist.de. Also auch im Volllaut hiphopist. Cool. Allerdings ist das ja kein richtiger Podcast, weil ich letztendlich da gar nicht mit meiner Stimme drin vorkomme in den Hiphopist-Interviews. Sondern das ist alles immer so geschnitten als Audio-Podcast, dass mein Interviewpartner die volle Zeit bekommt. Ah, das ist gut. Und wie lange sind die immer so? Also ich bemühe mich, es so immer zwischen 10 und 15 Minuten zu machen. Mhm. Das halte ich auch ganz gut ein. Das Rohmaterial selbst ist ein bisschen mehr. Das sind dann so zwischen 2 und 3 Stunden, wow, die sich so ansammeln, wenn man Kaffee trinkt und das Aufnahmegerät läuft. Und mein Job ist dann halt, das nochmal alles in Echtzeit durchzuhören, zu schneiden und den roten Faden dieses Gesprächs zu erkennen. Und da halt die Essenz quasi in 15 Minuten, um halt auch jüngere Hörer, die vielleicht Aufmerksamkeitsdefizit haben. Und kürzere Hörgewohnheiten haben, genau, da irgendwie mit ins Boot zu kriegen. Ich habe mir den Spaß gemacht. Ich habe diese 15 Minuten bei einem Podcast, den ich besonders mag, sehr zusammengekürzt auf 2 Minuten. Wow. Also ich habe nur die ersten 2 Minuten genommen. Und zwar von Gordon von Project Moon Circle. Genau. Das war der, wievielte? Der 22., 23., 24. Ja, irgendwas in dem Dreh. Ja. Und ich fand, der kann so schön Geschichten erzählen. Auf jeden. Gordon ist ein Storyteller pur. Ja. Ein beeindruckendes Interview auch. Also wir saßen da bei ihm bei der Arbeit im 4. Stock in Friedrichshain. Ja. Und ich habe ihn voll von der Arbeit abgehalten. Der beantwortet auch asiatische Kundenmails. Ich weiß gar nicht, ob der Japanisch kann. Auf jeden Fall hat er da nur Fremdzeichen, 4-Bit-Fremdzeichen gehabt. Und das war abstrakt, da halt seine Fragen zu stellen, während er da asiatische Zeichen reinhackert. Na, wir lassen ihn jetzt einfach erstmal für sich selbst sprechen. Hören da mal 2 Minuten rein. Das klingt ungefähr so auf dem Funkhaus Prenzlauer Berg, a.k.a. Funkhaus 27C3. Hip, hip. Hip-Hip-Hop ist. Mein Name ist Gordon. Ich arbeite für die Firma HV.de im Bereich Vertrieb und Labelarbeit sowie Produktgestaltung und Produktfotografie. Ich bin der Gründer des Labels Project Moon Circle und stolzes Generation Tape Tag Mitglied. Ich war 12 und ich habe 14 Jahre in einem Neubaublock gewohnt in Weißwasser. Weißwasser ist bei Hoyerswerda, Cottbus, so die Gegend. Tiefster Osten, Randpolen, Bauarbeiterfeeling, Neubaublock, Partei, alles war dabei. In den tiefsten DDR-Zeiten. Halt richtige Arbeiterstadt, so echt und ziemlich grün. 89, dann kam halt die Wende und alles drum und dran. Und dann kam der Punkt, das war 91, um jetzt mal auf diesen Bezug Hip-Hop zu kommen, wo ich im Westfernsehen MTV geschaut habe, das uralte Format von MTV. Und da gab es auch noch keine wirkliche MTV-Rap-Sendung, da gab es nur diese... Ich weiß es nicht mehr, da gab es, glaube ich, dienstags immer einen Abend, da wurde Black Music gespielt. Und da habe ich ein paar Sachen aufgenommen. Und da ist auch ab und zu mal, es war aber zu dem Zeitpunkt noch selten, auch West Coast Hip-Hop gelaufen. Aber selten. Das hat mich schon interessiert. Ich habe Michael Jackson gehört und so das Übliche halt. Und dann habe ich halt zu meinem Vater gesagt, der zu dem Zeitpunkt zur Wende ist, der halt sofort im Westen und hat sich da als Erzieher eine Arbeit gesucht, bei mir von Dortmund. Und habe halt zu dem gesagt, ey, ich würde gern das da hören und kannst du mir das irgendwie besorgen? Und er kannte das halt von seiner neuen Arbeitsstelle. Das ist ein Heim für jugendliche Diabetiker gewesen. Und die haben halt da Hip-Hop gehört, Metal und keine Ahnung, das war ja alles schon vorhanden da. Das war alles schon vorhanden da. Mann, Mann, Mann. Kleiner Eindruck von hiphopist.de. Seit wann betreibst du dieses Blog jetzt? Muss ich mal gerade selber nachgucken. Ich bin der Meinung, es ist 2008 gestartet. Und zwar meine ersten Tests habe ich im April laufen lassen. Das waren dann so mit Nachbarjungs, die halt auch rappen und Beats bauen, also eine Etage tiefer wohnten. Und dann bin ich halt geklingelt und meinte, ja, ich will euch mal interviewen. Und dann lief das und dann Stück für Stück habe ich mich dann halt vorgepirscht und habe dann eigentlich immer dann Leute angesprochen, wo ich halt Fragen hatte, also das, was mich interessiert, die mir selbst irgendwie was, wo ich dachte so, hä, den will ich jetzt einmal was fragen. So. Mhm. Naja, und so Stück für Stück ging es dann halt weiter und man hört Musik, man... im Internet. Du hast vorhin gesagt, du lässt die Interviews so 2 bis 3 Stunden, manchmal gehen in der Rohversion. Mhm. Wie viele Fragen stellst du denen denn? War wie so ein Kopfding. Am Anfang habe ich 3 Kernfragen, die grob halt so chronologisch aufgebaut sind und so Erinnerungen der Interviewpartner triggern. Und ansonsten höre ich dann halt rein und das Gespräch entwickelt sich. Ich hake nach, wenn ich was spannend finde. Ich gebe meinen eigenen Senf dazu. Mhm. Und so kommt immer was sehr Eigenes bei raus. Also ich bereite mich auch nur eingeschränkt darauf vor. Also Respekt gegen meinen Interviewpartner auf jeden Fall. Also für meinen Interviewpartner. Aber alles andere ist dann schon wieder zu eng. Also da muss halt ein bisschen Freistil auch drin sein. Okay. Und welche Fragen stellst du denen? Biografische Fragen. Also letztendlich ist es ja, also ich nenne das immer Biocast, also Biocast, also weil es biografische Konzepte sind, weil ich an den Geschichten, den individuellen Lebensläufen interessiert bin und mich eher so als Dokumentarist sehe, als jetzt einen Waschzettel abzuarbeiten oder sowas für das neue Album. Das mache ich halt nicht. Okay. Ganz bewusst auch mache ich das nicht. Außer manchmal, dann ist es aber auch so abgesprochen, dass es dann halt nicht Hip-Hop ist, sondern eher ein Interview für einen Künstler, den ich halt irgendwo interessant finde und schätze und supporten will. Gilt das nur für Berlin? Nee, also Leute, die halt hier rein, also ich mache das immer nur persönlich, also ich mache keine Phone, keine Telefongeschichten, sondern ich nehme mit Leuten Kontakt auf und Mac ist Plan B waren mal da, die habe ich in der Brotfabrik interviewt. Und so weiter und so fort, und so weiter da und reden so wir fort. Nachher drüber. Jetzt hören wir noch eine lustige Musik und dann geht's weiter. Auf Funkhaus Prenzlauer Berg. Ich singe nicht für euch. Ihr, die ihr eure Riemen enger schnallt, wenn es um Höheres geht. Ihr bis zum Rand voller Gefühlsmatsch. Ihr, die ihr nicht so hasst wie eure eigenen verschwerten Leiber. Die ihr euch noch in Fahnen wickelt, Hymnen singt, wenn euch der Strahlengürtel schnürt. Nicht für euch, ihr Highlife-Spießer mit eurer Architektenideologie. Ihr frankophilen Käselutscher. Ihr, die ihr nicht so liebt wie eure eigenen parfümierten Köter. Ihr, die euch nicht schämt, den Biermann aufzulegen, weil er so herrlich revolutionär ist. Nein, für euch nicht. Ich singe nicht für euch, ihr vollgestopften Allesfresser mit der Tischfeuerzeugkultur. Ihr, die eure Frauen so wie Steaks behandelt und vor Rührung schluchzt, wenn eure fetten Köter sterben. Ihr grinst, wenn ihr an damals denkt, wie über einen Herrenwitz. Und nicht für euch, die ihr nur lebt, weil hier zu viel und anderswo zu wenig Brot herumliegt, Tempelstufenhocker. Ihr, die ihr nicht so liebt wie eure eigenen bemalten Bäuche, die ihr mit blödem Haschisch-Lächeln eure gesetzlosen Gesetze vor euch hinleiten. Nein, für euch nicht. Ich sing für euch, die ihr die feige Weisheit eurer Heldenväter vom sogenannten Lauf der Welt in alle Winde schlagt und einfach ausprobiert, was richtig läuft. Die ihr den Lack, mit dem die Architekten überpinseln, runterbrennt von allem rissigen Gebälk. Für euch, die ihr die fetten Köter in die Sümpfe jagt, nicht schlafen könnt, wenn ihr an damals denkt und alle Allesfresser schnarchen hört und nicht auf Tempelstufen hocken wollt, solange der Schlagstock noch die weiße Freiheit regelt, Napalm noch die Speise für die Armen ist. Ich sing für euch. Obernerd Jens Steiner, dem King von Prenzlauer Berg und dem Ekoloditen. Sagt man das in Ekoloditen? Oder der Ekolodit einfach nur? Kannst du halten, wie du lustig bist. Das ist ein Neologismus. Ja, super. Habe ich dich gerade ein bisschen überrascht mit der Musik? Ja, schon. Weil warum? Ist illoyal. Auch einer, den ich interviewt habe, 2009, glaube ich. 2006 bin ich bei MySpace über den Mann gestolpert. Und da war ich so ein ziemlich krass Buff, weil der hat eine Mettler Biografie und spielt Schlagzeug und viel Jazz. Und das war ein hochinteressantes Interview, weil das ein hochintelligenter Mensch ist. Die Musik, die klang weder nach Jazz noch nach Metal. Die klang eher so nach einstürzenden Neubauten. Der ist der ist extrem jung. Also einer meiner jüngeren Gesprächspartner gewesen, zu dem Zeitpunkt 20. Er hatte gerade angefangen mit seinem Studium so in Köln. Und da steckt eine Menge drin und ich glaube, der probiert einfach nochmal krass viel aus. Kennst du ja noch selber mit Anfang 20 halt, ne? Gehst du dahin? Ohne dass er jetzt irgendwie so kindliche Züge hätte, sondern ich habe mich mit dem dann halt, weil es dazu kam, über Postmoderne unterhalten. Oder Postmoderne und was Postmoderne im Hip-Hop zu suchen hat. Mhm. Und der hat gerade angefangen zu studieren, aber alles, was er da gesagt hat, hat einfach doch sehr stark irgendwie meiner Wahrnehmung entsprochen und alles dem, was man auch so rein theoretisch sich reingeprügelt hat und dann drüber nachdenkt, was es eigentlich fürs Leben zu bedeuten hat oder ob das Bullshit ist. Am Ende kamen wir dabei raus, es ist Bullshit eigentlich, aber es ist cool, darüber geredet zu haben. Aber kann man auch noch im Interview nachhören. Ich habe es auch drin gelassen, diesen postmoderne Absatz. Aber also gerade mit dem neuen, das ist eine neue EP, die da gerade gelaufen ist oder eine Auskopplung von der EP. Da kommt demnächst, glaube ich, noch was Größeres. Sollte man sich runterladen, sind 6 Stücke zurzeit von der EP. Auf jeden Fall, es lohnt sich alles, was er da mal rausgehauen hat. Das ist alles sehr unterschiedlich, aber alles hat das Faustdick hinter den Ohren so. Mhm. Nicht zu schwache Nerven. Dein Audioblog, dein Podcast heißt ja Hip-Hop ist. Ist das ein Hip-Hopper? Der Mensch, den du interviewt hast? Illoyal? Ja? Nein, Illoyal, der ist zu klug, um sich einer Jugendkultur zu unterjochen. Der hat Hip-Hop übers Internet kennengelernt. Er ist so die 4. Generation in Deutschland, die halt, JAW, weiße Scheiße, so, das war die Sozialisation mit Masters of Rap, M.O.R. oder auch King Orgasmus One. Aber wo halt die einen dann halt so in so einen provokativen Proll rumgekippt sind, irgendwie so haben die Jungs dann auf dem Dorf irgendwas anders gemacht und sich dann Stück für Stück weiterentwickelt. Ich meine, ich denke aber auch, also er kennt auch Audio 88, die haben sich zumindest mal getroffen. Und ich glaube, dass da auch die sich, also dass Illoyal auf jeden Fall auch Audio 88 wahrgenommen hat und einen eigenen Weg gehen wird, aber auf jeden Fall mehr in diese hintersinnige Richtung, hörst du ja auch. Ja. Ich glaube, wir machen heute wirklich Nerd-Radio. Ich glaube, wenn wieder unser klassischer Taxifahrer heute zuhört, der versteht ja mal kein Wort. Tut mir Illoyal leid. Und Audio 88. Aber deswegen verdiene ich auch mit dem Internet kein Geld. Nee, ist lustig. Nach welchen Kriterien wählst du denn deine Interviewpartner aus? Rein subjektiv. Total subjektiv. Wie gesagt, also mein einziger Anspruch ist, im Kopf entstehen, also beim Hören, weil ich feiere in Berlin viel mit der S-Bahn durch die Gegend, also so höre auch lange Podcasts, so 90 Minuten oder sowas. Und wenn ich halt die Musik höre, und das ist scheißegal, wo, darf ich hier fluchen in diesem, oder gibt's ein Map oder? Feel free, also es war jetzt auch nicht richtig geflucht, aber es ist total egal, wenn da was im Kopf entsteht, dass ich glaube, dass es eine Persönlichkeit ist, der ich gerne mal ein paar Fragen stellen würde, dann tue ich das. Dann nehme ich da halt Kontakt auf und hoffe, dass jemand positiv darauf reagiert und dann sage ich, okay, wenn du nach Berlin kommst, weil ich mache halt das alles nur in Berlin und keine Telefoninterviews, dann lade ich die Leute auf einen Kaffee ein und dann reden wir. Und dadurch, dass ich auch niemanden vorführen will, Final Cut ist meiner. Also ich mache das Interview vollständig. Aber derjenige, den ich interviewt habe, kann auf jeden Fall nochmal, bevor es online geht, durchhören, ob er sich da wiederfindet. Und gegebenenfalls auch kleine Änderungen sind noch drin. Bisher hat es aber auch jeder durchgewunken. Aber wenn halt jetzt sich jemand irgendwie extrem rumnörgeln würde, dann würde ich auch lieber sagen, also wenn ich mich da selber nicht mehr wiederfinde, dann war halt die Liebesmühe umsonst. Also es ist kein Auftragsjob. Es ist meine Freizeit, mein Herz und wir treffen uns meistens auf einer ganz bestimmten Ebene, die Interviewpartner individuell und ich. Mhm. Und bisher waren alle mit dem, was dahinter am Ende rausgekommen ist, doch die meisten haben sich gefreut. Du hattest ja auch mal jemanden, das war eine Frau, die sich so wissenschaftlich mit so soziokulturellen Themen Frau untersucht. Dr. Susanne Stemmler, das ist die, die leitet einen Bereich im Haus der Kultur in der Welt mittlerweile. Also die hat in der Universität in Bochum Frankreich-Studien, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt jetzt so, aber Frankreich-Studien gelehrt als wissenschaftliche Mitarbeiterin, und die haben dann dort Texte von MC Solar, also diese Strukturen, die halt in der Underdog-Sprache in Marseille benutzt werden, aufgedröselt unter wissenschaftlichen Aspekten. Und dann fingen sie plötzlich an, aber auch Konferenzen zu schieben. Hat dann ihre Doktorarbeit darüber geschrieben, hat dann mit Leuten aus New York Kontakt aufgenommen, ist nach New York geflogen, hat dort dann mit Wissenschaftlern in der Bronx Neighborhood-Projekte, Nachbarschaftsprojekte mit unterstützt, solange sie halt da war. Und jetzt ist sie mittlerweile in Berlin gelandet und hat aber auch nochmal jetzt eine Konferenz über Hip-Hop im letzten Jahr im Haus der Kultur in der Welt mit organisiert. Die kannte auch Chefcat zum Beispiel, der aus Heidenheim hierher gezogen ist, in Kreuzberg, glaube ich, jetzt lebt, mit Amewu zusammen, in der WG, Edit Entertainment. Beides halt so Hochgeschwindigkeitsrapper, aber auch gut. Und die kannte den schon vorher und die beobachtet extrem genau, was im Berliner Untergrund alles so passiert. Und teilweise kennen die auch dann, wie, also da gibt's auch Austausche. Also es ist interessant, dass halt so die unterschiedlichen Ebenen zwischen Straßenrap, ja, irgendwie oder Akademie oder was extrem verwischen. Auch bei Generation Tape Deck, wenn du mit den Leuten sprichst, merkst du es auch irgendwie. Da ist auch einer dabei, der ist Physiker oder hier. Wer denn? Sven Swift. Der ist Physiker. Der ist Physiker, hat jetzt einen Job an der Freien Universität bekommen, als wissenschaftlicher, oh, ich hoffe, dass ich nicht den da diskreditiere, aber wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und ein Biologe ist noch dabei, ich glaube, der ist aber gerade ausgezogen, Edit Entertainment. Kick an. Ja, wie dem auch sei. Ja, ja. Wisst ihr was, wir spielen Zeug. Einfach mal noch ein Lied von dem Illoyal-Menschen. Was ich vom Sound auch sehr belebend fand und was man so im Radio nie hören wird. Ich bin ja der Mensch der Radiopremieren. Es gibt nirgendwo mehr Zukunft, Radiopremieren als im Funkhaus Prenzlauer Berg. Aber wenn die Zukunft gut läuft, dann hören wir das auch mal öfter im Radio. Ja, das hier ist die richtige Adresse für tiefer gelegte Corsas mit Schranz aus der Bassrolle und wahlweise Onkels Tribal Muster oder Tuning Club Aufkleber in der Heckscheibe. Hier hält der erfahrene DJ / Jungunternehmer jeden Musikwunsch, bevorzugt Deutschrock in der Hinterhand und fährt sich beim Tanzen auffällig oft durch die hochgegelten blonden Strähnchen. Nach jahrelangen vergeblichen Versuchen habe ich es dieses Jahr endlich geschafft, um 11:11 in der Opladener Sparkasse Freikäufe zu bekommen. Das muss der Auftrag einer einzigartigen Aussöhnung gewesen sein, die aber wohl erst mit den wochenendlichen Schlägerei begleiteten Besuchen beim Europlay im Durstlöscher oder Bierhaus in der Bahnhofstraße, Umzug in eine Mietskaserne in der Siedlung Fichtestraße und versehenliches Schwängern mindestens einer Saufbekanntschaft abgeschlossen sein wird. Ja, ich arbeite daran. Bis dahin, wenn was sein sollte. Ihr findet mich im 1-Euro-Shop in der Fußgängerzone. Fragt sich jetzt nur noch welcher der 10 oder im Schatzi-Meditationsbedarf. Eins habe ich hier an Karneval gelernt, dass es nicht egal ist, ob du Huhn oder Hahn bist. Wenn die Hühner im Hahnkostüm auf die Hände steigen und jeder stolze Hahn den Hühnern in den Schritt geht, kommt mein Weltbild erst durcheinander und wird anschließend nur bestätigt. Da steckt ein System dahinter. Der fast gelaufen ist nur ein kleiner lauter Zipfel an der über die Gülle gespannten Plane. An den Rändern ist es immer schöner und momentan friert es eh, dann riecht man das unten drunter nicht so gut. Da muss ich das unten drunter nicht so ständig riechen. Eins habe ich hier an Karneval gelernt, dass es nicht egal ist, ob du Huhn oder Hahn bist. Wenn die Hühner im Hahnkostüm auf die Hände steigen und jeder stolze Hahn den Hühnern in den Schritt geht, kommt mein Weltbild erst durcheinander und wird anschließend nur bestätigt. Da steckt ein System dahinter, der fast gelaufen ist, nur ein kleiner lauter Zipfel an der über die Gülle gespannten Plane. An den Rändern ist es immer schöner und momentan friert es eh, dann riecht man das unten drunter nicht so gut. Yeah, alle Karnevalskinder. Yo. Alle Karnevalskinder, macht Lärm für euch. Alle Karnevalskinder, macht mal Lärm, yeah. Alle Karnevalskinder, make some motherfucking noise. Yeah. Sind Karnevalskinder im Haus, macht mal Lärm für euch selbst. Das sind bestimmt nicht weniger an der Zahl. Sind hier Karnevalskinder im Haus, macht Lärm für euch selbst. Das sind bestimmt nicht weniger an der Zahl hier. Yeah. Alle, die im November Geburtstag haben, ich sage ohnehin, yeah. Grundsätzlich aber, solltet ihr ungefähr 9 Monate nach Karneval geboren sein, wisst ihr, wovon ich spreche. Harler. Und draußen ist feindlich. Schließ dich ein mit mir. Hier sind wir sicher. Ich liebe dich. Vergiss es. Das war doch mal Balsam für die Ohren, Balsam für den Berliner Äther, ne? Ja, das Lutschbonbon zum Gute Nacht ins Bett gehen. Ja, hab ich auch wieder mal ein bisschen mit meinem Dogma gebrochen, nur Musik aus Prenzlauer Berg und den Nachbarbezirken zu spielen, aber der wird über kurz oder lang eh nach Berlin ziehen. Nee, ich glaube nicht, aber ich glaube, sein Vater wohnt hier. Sein Vater wohnt? Deswegen ist er hier öfter mal zu Besuch. Also er hat Kontakt zu dieser Stadt, aber ich glaube, die ein bisschen klüger sind, ziehen nicht hierher, sondern sie pflegen die Kontakte in diese Stadt. Weil was sollen wir sonst mit Restdeutschland alles anfangen? Restdeutschland, das ist ein schönes Wort. Und die Speckgürtel werden wachsen. Wisst du schon, wen du als nächstes interviewst? Also ich habe 3 Interviews auf der Platte. Mhm. Eins davon ist tatsächlich, also sollte schon raus, aber ich hatte jetzt tatsächlich zweimal mit den Funkverteidigern aus Leipzig-Magdeburg. Mhm. Die haben bei der Tasse Bier gespielt, also ein Twitter-Rad-Treff hier in Berlin, wo ich so auch öfter mal vorbeischaue. Ein Twitter-Rad-Treff? Twitter-Rad-Treff, ja. Also wir haben uns über Twitter kennengelernt. Twitter-Rad-Treff. Das ist aber ein also schöner Neologismus. Virtuelle und die Physiker, also RL und VL, mischen sich auf eine sehr sehr entspannte, gleichzeitig spannende Art und Weise. Ich bin der Obernerd vom Prenzlauer Berg. Das reale Leben und das Virtuelle. So. Weißt du, du eigentlich, in diesem Falle hat Twitter dafür gedient, also Kulturblogs, ja? Irgendwie so man twittert und man retweetet, also gibt die Nachrichten weiter, die halt jemand anders geblockt hat, wenn es mal ein witziges Filmchen war oder eine gute Musik. Und plötzlich stellten wir halt fest, dass einige davon in Berlin sitzen und dann haben wir uns irgendwann vor knapp einem Jahr getroffen, hier SMS Völkerfreundschaft vorne, aber sind dann halt nach Kreuzberg abgewandert in eine andere Bar und da treffen sich dann immer so ein offener Kreis, also jeder kann hinkommen. Naja, und dann gab es halt einen Live-Gig dann halt vor ein paar Monaten mit den Funkverteidigern, bevor die ihr Tape rausgebracht haben und die haben bei uns live gespielt und dann halt lag es auch nah, ein Interview zu machen, auch als kleines Dankeschön für den Auftritt. Und jetzt kam auch Next86 aus, oh Gott, ist er aus Weißensee? Ich bin mir nicht genau sicher. Also auf jeden Fall einer vom Hip-Hop-Stammtisch in Prenzlauer Berg. Ah, lustig. So, naja, und das sind so Sachen, die schiebe ich dann mal rein, aber da leiden dann halt ein bisschen zeitmäßig die Hip-Hop-Ist-Interviews. Und wie hieß nochmal das neue Wort? Twitter-Rad-Treff. Der Hashtag, ist Tasse Bier. Hashtag heißt, dass so ein Kreuz davor genau, ist, ne? Diese Cis. Also, was bedeutet das mit dem Kreuz davor? Das ist ein Schlagwort eigentlich. Du kannst nach diesen Schlagwörtern über Twitter dann suchen oder die alle mit diesem Hashtag versehenden kleinen Kommentare anzeigen lassen in so einer Zeitleiste. Also alle, die halt über das Thema reden, wie Raute, Tasse Bier. Morgen haben wir Tasse Bier zum Beispiel, auch im Rahmen von 27. C3. Zyankali Bar, Kreuzberg. Und ja, wir haben da so Dubstep-DJs, die aber alle eher Bier trinken in dem Augenblick als aufzulegen. Aber jetzt ein Kraftfutter Mischwerk war mal da oder auch hier Nerdcore, René, tauchte mal auf. Also so mischt sich das halt so. Das ist echt lustig, wie sich das mischt. Ja, finde ich auch. Aber es sind eigentlich so zwei unterschiedliche Bereiche für mich in meinem Hirn. Wollte ich gerade fragen, also diese Twitter-Welt und die MySpace-Welt, würdest du sagen, dass es da wirklich Überschneidungen gibt oder wie hat sich so Twitter bei Hip-Hop eingewöhnt? Weil ich meine, so MySpace kann man schon so ein bisschen als das Ghetto vom Internet bezeichnen, das ist schon so in der Richtung so anerkannt, aber wie fährt sich was bei Twitter, weil so die typischen Twitterer, das ist schon das, für mich passt fast gar nicht mehr so richtig bei Hip-Hop rein. Also witzig ist ja, also wenn MySpace ein Ghetto ist, dann fährst du jedes Mal mit einem SUV-Fahrzeug durch die Gegend, weil der kann da nichts passieren. Ja? Es ist ein bisschen prollig oder sowas vielleicht, ne? Ja. Und das nervt auch, weil halt die Leute letztendlich nur noch sich selbst promoten und zuspammen. Twitter hat die Qualität für mich, also ich kann immer noch aus so einer individuellen Perspektive sprechen, aber Twitter hat die Qualität erst für mich entwickelt, als es genau zu dieser Verschränkung kam. Also sprich, dass du mit Leuten in Kontakt kommst, die selber irgendetwas machen und dann plötzlich halt dich triffst, dich austauscht. Also genau diese Mischung halt, ne? Diese Verschränkung. Und wenn du jemanden kennst, mit dem du schon mal in der Realität Kontakt hattest, dann liest du diese Tweets auch anders. Ja, klar. Und dann wird es richtig spannend. Und das ist das Wertvolle. Und die meisten benutzen aber sowohl MySpace, Soundcloud, Facebook. Eigentlich sind das die großen Plattformen, wo man halt seinen Inhalt versucht zu verbreiten, multiplizieren einfach. Ne? Genau. Und was ist für dich eigentlich der Motor, genau das zu machen? Also was treibt dich an oder trieb dich ursprünglich an, dein Hip-Hop ist ins Leben zu rufen? Ich meine, was du da machst, ist ja fast wie ein Buch schreiben in einem neuen Format. Ne? Also ja, also ich habe halt festgestellt, mit dem Kram kann man kein Geld verdienen. Das war auch nie richtig das Ziel, aber ich möchte es trotzdem tun. Also heißt die Autonomie zu behalten, das machen zu können, ist erstmal Priorität. Ich komme ja aus dieser ersten Generation Rap in Deutschland, also mit angefangen 86 mit Hip-Hop hören. So. Und dann habe ich aber irgendwann in den 90ern aufgehört, eine Zeit lang, und bin erst so 2004 mit Sido und Maske so Hip-Hop, deutschen Hip-Hop wieder angefangen zu hören, war lang genug weg, um zu sehen, oh, da haben sich Dinge verändert und ich kann wieder nacharbeiten, kann buddeln, kann ne, zusammenfügen. Und dann plötzlich fing ich dann an, drüber nachzudenken, warum ich nicht loslassen kann. Ob ich damit auch älter werden kann, ohne zwingend Jugendkultur sein zu müssen. Ja. Wie Rolling Stones Fans auch 60 geworden sind und trotzdem noch die Stones hören. Und wir sind halt die erste Generation, die Hip-Hop sozialisiert ist. Und kann man damit in Würde altern oder nicht? Und das war so die Kernfrage. Und dann habe ich angefangen, einfach mir von meiner Frage heraus diese Frage zu nach außen zu tragen und einfach andere zu fragen. Und die sind ja, also ich habe einen alten Breaker. Das heißt, einen alten, der ist knapp über 40. Mhm. Kai Eickermann, den hat Jens auch in seinem Lexikon erwähnt. Tod durch Breakdance, West-Berliner Crew aus den 80ern. Der ist knapp, wie gesagt, über 40. Und einige Jungs sind 16 gewesen, als ich es interviewt habe. Und du hast halt so quasi eine gaussische Verteilung. Die meisten sind halt Mitte 20. Und das ist das Spannende. Wer bleibt am Ende quasi übrig und für wen war es halt eine Phase in seinem Leben? Ja, es gibt immer so Phasen. Man gibt Phasen, da ist man wer und dann ist man wieder Geschichte. Wir sind alle. Wir sind alle. Geschichte. Wir sind alle nichts, heißt nämlich auch das nächste Lied. Und das ist hier in diesen Räumen aufgenommen worden für, wann waren das, vor anderthalb Monaten. Da war ich sogar dabei, bin ich zufällig hier reingeplatzt in der Berliner Runde. Und das hören wir gleich. Das gibt's jetzt auch auf dem Sampler, auf dem Pi-Radio-Sampler, den man runterladen kann über Last.fm. Nous sommes rien, wir sind nichts. Face à l'envergure des grands arbres qui ont pas perdu une seconde pour graver plus que dans le marbre leur racine à l'aube du monde. Face aux bêtes que l'on oublie, à la terre que l'on déchire. Par nos massacres et nos cris, loin du meilleur, proche du pire, face aux cascades d'eau de pluie qui ruissellent sur les chemins, aux rivières sortant de leur lit, qui mourront sans doute demain, nous sommes rien. Face à la lumière des forêts périssantes un peu plus chaque jour, au cycle insolent des marées qui semblerait durer toujours, face aux ébats des océans qui rugissent au cœur des tempêtes, face au mugissement du vent qui n'a aucune raison d'être, face aux valses des ouragans qui dérivent vers le lointain, au tango des sables mouvants qui temporisent le chagrin, nous sommes rien. grâce à la lune et aux étoiles qui nous consolent des détresses, les revêtent du même voile, les mendiantes et les princesses, 20 minutes qui s'enfuient dans le sablier des années et repeignent en nostalgie les fresques écaillées du passé, face aux aléas de notre ère, à la fortune et au destin, au rire des enfants qui, j'espère, retentira toujours demain, nous sommes rien. Schöne Wintermusik, ne? Also sowohl das, was jetzt unten drunter läuft, als auch das, was eben lief. Hat dir das gefallen? Ja. Melodied? Schönes Akkordeon. Hm. Ja. Es ist so. Es hat was von der Straße. Es klingt nur so fies, aber es klingt so wunderbar handgemacht, gerade wenn es um elektronische Produktionsweisen geht, da mal einen Strich zu machen. Hm. Die dritte Stimme, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer, stammt vom anonymen CCC-Kongressbesucher, User 27C3 nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ich bin eine Nummer. Sind wir das nicht alle? Ja, irgendwie. Verrückt, verrückt, verrückt, verrückt, verrückt. Wie geht's denn jetzt weiter? Was sind so die nächsten Pläne? Nee, nochmal von vorne. Okay. Also. Was ich. Dahinter, da steckt doch mehr als nur, ich will jetzt so einen Podcast machen irgendwie und ein bisschen so Hip-Hop-Kultur beleuchten. Dahinter ist ja auch anscheinend, habe ich den Eindruck, so ein fast schon so kulturwissenschaftlicher Ansatz oder so ein gesellschaftlicher Ansatz, der sich da verbirgt, der dich dazu treibt, sowas zu machen. Also ist ja im Grunde genommen auch so eine Art Grassroots-Medium der neuen Zeit. Ist nicht mehr so Samizdat, selbstkopiertes Zeug wie zu frühen Vorwendezeiten oder so, dass man in den Copyshop geht oder bei der Blaupause-Maschine im Betrieb irgendwie Flugblätter vervielfältigt, sondern ist ja schon was Moderneres, aber was so ähnliche Züge trägt. Ja, ist schon richtig. Also eine grundsätzliche Entscheidung, die relativ schnell fiel, war halt, dass ich mich nicht mit dem Ding irgendwo anmelde wie Blogspot oder so. Also irgendwelche proprietären oder kommerziellen Anbieter halt nutze, sondern dass ich halt mein System halt selber aufsetze auf dem eigenen Webspace, um halt auch halt die Kontrolle zu haben. Das heißt allerdings auch gleichzeitig, dass ich ein bisschen was darüber wissen muss, wie das funktioniert. Das heißt also, vielleicht zum Kopierladen im Vergleich sehe ich halt jetzt diesen Schwenk, dass dieses, aber ist ja unsere gesamte Gesellschaft, also der technische Sachverstand muss da auch sitzen. Aber das ist halt auf jeden Fall auch hier in den Schnittmengen dann halt mit dem Chaos Computer Club oder auch mit dem Föhlboot, wo ich jetzt halt Mitglied bin. Na? Also das halt, also dieses Bewusstsein darüber, dass man diese Technologien auf jeden Fall verstehen sollte und günstigstenfalls sogar hands-on benutzen im Sinne von beeinflussen. Ist da, steckt da auf jeden Fall hinter, ja. Weil, also, wie dieses Autonomie-Ding, diese Freiheit, du hast es damals, ich habe dich ja auch interviewt, relativ früh schon, weil ich relativ früh auf deine Musik gestoßen bin. Und du hast einfach mal gesagt, dass halt auch Freiheit für dich halt ein sehr hohes Gut ist. Ein Gut, was du aus deiner Biografie mit der DDR noch im Gepäck, ne, irgendwie durchaus gefühlt hast, dass sich das verändert hat. Und du magst das, was jetzt daraus geworden ist, für dich. Aber so kann man das auch vielleicht ins Netz übertragen, weil ich mag diese Graswurzelgeschichten schon sehr gerne. Ich habe halt die totale Kontrolle über das, was ich tue, muss aber halt auf bestimmten Ebenen Abstriche machen. Für mich ist das zum Beispiel halt der kommerzielle Bereich. Ich kümmere mich hier nicht um Marketing oder Promotion. Ich arbeite inhaltlich und habe das zwar auch, also ich habe ja Kommunikationswissenschaften halt studiert oder auch Kulturwissenschaften, also, aber ich habe mich nie dafür interessiert, diese Dinge ins rechte Licht zu stellen oder zu vermarkten, sondern die Dinge entwickeln sich organisch und langsam. dann verdient man halt einfach kein Geld damit, Punkt. Und die meisten Gedanken, die ich mir, was das angeht, diese Graswurzelmedien angeht, denke ich halt darüber nach, unter welchen Bedingungen wir halt diese Freiheiten nutzen können. Weil ich sehe ganz genau, wie viel Zeit ich damit verbrate, mein Geld zusammenzukriegen. Und was bleibt übrig? Und das teilt sich auf in Familie, Hobbys, gibt ja vielleicht mehrere, ja, Schlafen und so. Und das ist, glaube ich, so die Welle, auf der man surft gerade. Dass du versuchst, diese Freiheit zu behalten, diese ökonomische Unabhängigkeit zu behalten und aber auch darauf scheißt, weil letztendlich, was du da an... Also ich krieg ja, interessanterweise habe ich mich nie drum gekümmert, manche Leute wollten ja mal auf irgendwelche Listen drauf, um halt Promomaterial zu bekommen. Das habe ich zwar früher mal, als ich so für Magazine geschrieben habe, auch gemacht. Ach, du meinst in Offline-Zeiten noch, dass die... Waschzettel, CDs... Dass Musikhörer oder so Bands angeschrieben haben oder Labels angeschrieben haben, um Infos zu bekommen, oder? Warte, also habe ich vielleicht einen Sprung gemacht, einen gedanklichen. Also wenn du halt Musikjournalismus gemacht hast, dann hast du über Waschzettel gearbeitet. Du hast die Promo gekriegt und hast dann halt einen Phoner gemacht, ein Telefoninterview, wenn es halt ein Engländer war, der halt irgendwie in Hamburg saß 2 Tage lang und dann halt alle Magazine abgeklappert hat. Oder du bist hingefahren und hast halt jemanden interviewt. Diese Struktur lässt sich mit diesen Graswurzelmedien nur noch schwerlich aufrechterhalten. Es gibt gar ganz viele da draußen, die ihre Blogs so aufziehen. Halt. Aber du siehst halt, dass zu bestimmten Zeitpunkten, wenn du die entsprechenden Leute abonniert hast, bei Twitter zum Beispiel, ist immer so Talk of Town. Also manche Themen werden dann hochgejazzt, manche Publikationen, die rauskommen, werden hochgejazzt, die verschwinden auch gleich wieder, die werden alle synchronisiert. Und mit Hip-Hop ist, bin ich halt bewusst einen anderen Weg gegangen, weil ich weiß, da draußen gibt es Leute, die können das gut, die tun das auch besser als ich vielleicht, bestimmt sogar. Musikjournalismus. Ja, aber also zeitkritischer Musikjournalismus. Aber das ist nicht mein Ding, das ist nicht mein Feld. Also ich denke, es ist immer interessanter, die Dead Ends, die Tendrils, die toten Arme oder aber auch historisch rückblickend zu arbeiten und zu dokumentieren, als immer das neue Produkt. Künstler leben zwar von ihren neuen Produkten, das muss auch sein, aber ich glaube nicht, dass halt alle tatsächlich nur diesen Bereich abdecken sollten mit den digitalen Medien. Und für wen machst du das? Für wen willst du das machen und für wen machst du es letztendlich? Was kriegst du für Feedback und wen willst du ursprünglich eigentlich erreichen? Worüber ich mich freue, ist, dass wenn Leute kommentieren, es ist also erstmal, ich lese natürlich auch Logfiles und also meine Reichweite, die ist extrem überschaubar, weil ich mich auch nicht drum kümmere. Also ich bin in Blogrolls drin, bei anderen Leuten vielleicht, und ich verlinke auch wieder andere Leute. Aber in erster Linie mache ich es für mich so lange, wie ich glaube, dass es mich treibt. Ich habe auch kein Problem mittlerweile, wenn mir was einfällt, das Konzept ein bisschen zu schärfen oder zu verändern. Ich weigere mich, das zu kommerzialisieren. Ich habe einen Spendenknopf da oder man kann mich auch halt hier flattern zum Beispiel. Und da sehe ich zum Beispiel auch eine Grenze für mich. Also es werden immer so ein paar Leute gerne auch geholt, die halt Erfolgsgeschichte flattern, Kultur durch Spenden zu fördern in der Arbeit halt. Aber das ist so eine Powerline statt Graph ist das. Also es gibt ganz wenige, die damit davon leben können. Und dahinter gibt es dann halt relativ schnell so, hört's auf, dass man davon leben kann. Und Hip-Hop ist zu schwach, die Leute laden sich's runter, warum sollen sie für Interviews bezahlen? Kurze Ergänzung, flattern, damit meint mein lieber Studiogast nicht was flattert, sondern ein freiwilliges Bezahlsystem über einen Anbieter, der sich Flutter nennt. Flutter. User 27C3, was wolltest du noch ergänzen? Ich wollte mal fragen, was du denn dann wirklich so als Grassroots verstehst. Also in dem Augenblick, also im Augenblick hier in diesem Gespräch, wo verschiedene Funktionen, also Inhalt, Redaktion, redigieren, schreiben, publizieren, lektorieren, aber auch technische Betreuung oftmals auf ein oder nur wenige Menschen sich konzentriert. Und wo der Output doch sehr auf eine bestimmte, klar zu definierende Zielgruppe getimt ist. Also es gibt Verknüpfungen, aber es ist sehr weit weg von Massenmedien oder von etablierten Medien, die halt über Interessenskreise hinweg sich konstituieren. Also Unabhängigkeit spielt auch definitiv damit eine Rolle. Genau, also Tim Pritlove hat eine große Hörerzahl, aber die ist trotzdem sehr technisch affin und interessiert sich halt für die Themen Netzkultur oder IT-Kultur meistens mit seinen Podcasts. Das ist immer noch eine ziemlich klar zu definierende Zielgruppe. Die Bild-Zeitung, ja, wer geht immer auf die Bild-Zeitung? Das sind Journalisten, die sich fit machen wollen. Und gleichzeitig aber auch halt Hinz und Kunst. Also das kannst du dann nicht mehr genau so, nicht mehr so klar definieren. Und das hat auch dann so eine Größe, wo eine Kommunikation untereinander nicht mehr so richtig Sinn macht. Also Grassroots heißt für mich auch ziemlich, wo sich halt der Fan und der Produzent quasi auf einer bestimmten Ebene auch vermischen. Man produziert, man ist gleichzeitig auch Fan. Man akkumuliert bis zu einem gewissen Niveau. Also man zieht es in dem Bewusstsein der Leute ein bisschen hoch, sodass wiederum auch, was du ja siehst, bei den klassischen Medien, die gucken dann halt drauf und dann irgendwann ist es bei Spiegel Online zum Beispiel. Und Spiegel Online ist auch nicht Grassroots. Eher nicht. Kannst du dir vorstellen, dass es sowas, also wenn man jetzt Grassroots wirklich sehr themenspezifisch macht, kannst du dir vorstellen, dass es auch sowas wie Grassroots geben würde, was sehr themenübergreifend funktionieren würde? Bestimmt. Es wird natürlich, also inhaltlich gibt es dann halt, wird es wahrscheinlich ein bisschen unschärfer. Ja. Aber ich habe zum Beispiel vom AK Vorrat oben dieses kleine Blättchen, das Wackelblättchen, ja, was so, also man, wenn man da mit der Maus drauf geht, dann geht ein Fensterchen auf und dann wird halt die nächste Demonstration angekündigt oder sowas. Das heißt, ich habe einen Blog über Hip-Hop und auch noch eine bestimmte Sparte von Hip-Hop, weil ich ja nicht wirklich das gesamte Spektrum abdecke mit meinen Interessen. Ja, aber trotzdem ist halt AK Vorrat, so diese ganze Vorratsdatenspeicherung ein Thema. Ich nutze auch das Blog, um die nächste Demo anzutriggern und zu sagen, dass es nochmal vielleicht mal hingehen möge. Oder wenn halt, ja, also es gibt Überschneidungen. Ich rap auch über solche Themen. Anzutriggern. Ja, scheiß Medien. Aber ich meine, Neodeutsch. Ich meine, Steiner macht das auch hier ganz gut mit dem Grassroots und sehr breit gefächerten Themen. Ich meine, was er hier so für ein Musikspektrum laufen hat. So, ne? Steiner ist ja so echt journalistisch unterwegs. Finde ich schon. Also mehr als ich auf jeden Fall. Ich sitze in meiner Nische und da fühle ich mich auch ganz wohl. Und Steiner guckt auch gerne mal nochmal über verschiedene Tellerränder und macht dann plötzlich Radio. Plötzlich. Aber, naja, ist ein Kindheitstraum. Entschuldigung. Du hast Musik mitgebracht. Für mich. Ja. Von dir. Ja. Für uns alle. Für uns alle. Es bleibt ja in der Familie. Was ist denn da drauf auf deinem Silberling? Auf dem Silberling ist ein Lied, das seine Premiere im Internet auch zum kostenlosen Download auf Generation Tape Deck oder auf dem Soundcloud-Account von Generation Tape Deck hatte, in dem kleinen Vorweihnachtskalender, den DJ Break organisiert hat. Und ich habe einfach einen kleinen Remix gemacht von Hiob und Moloch Dilemma, zwei Rappern aus dem Berliner Prenzlauer Berger Label Spoken View, mit einem Gast namens Rough Kid aus, oh Gott, 58 Lüdenscheid, glaube ich. Ach, und Scheiße, das Lied lief ja jetzt schon in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Versionen. Ja, deswegen, also es war mal so ein Remix-Contest. Ja. So, aber es ging halt darum, halt einen Adventskalender zu bauen. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Remix und dachte mir so, vielleicht passt es ja auch hier rein. Weil es kommt ja so ein bisschen aus La Familia so raus. Mhm. Es klingt nicht so wie die anderen Sachen, weil ich viel elektronischer bin. Mensch, was bist du denn von Beruf eigentlich? Du machst Podcasts, du machst Musik, du machst allen möglichen Kram. Ich mache etwas Unspektakuläres. Oh, cool. Ja. Dann hören wir mal rein. Ein neuer Tag, ein neues Drama, ein neues Loch in den Jeans. Wie viele tanzen den Boogie mit zwei gebrochenen Knien. Jede begossene Pudel führt in den Namen im Mund. Doch du kriegst Dreck in den Gosse wie ein geschlagener Hund. Ja, ich sah es vermuten, ich sah, dass Geld über Leichen geht. Da wird die Sonne den letzten Gast auf die Kneipe weht. Sie scheint für jeden, selbst für die Junkies im Park. Doch du bist bleib, du diskutierst mit dem Bankautomat. Und jeder fragt, wo bleibt die zweite LP? Wo bleibt mein Teil von der Torte? Wo bleibt das kalte Buffet? Vergiss die Tränen über verschüttete Milch, denn der Name dieser Komödie lautet Friss oder Stirb. Der Hunger raubt die Sinne, der Grimm führt in die Hand. Er macht dich krank, ja, er kann dich töten, verdammt. Sag mir, wie oft hast du die Straße geküsst? Doch sie schenkte dir keine Liebe, nur ein vernarrtes Gesicht. Shit. Heißt es nicht leise, Bitch, es ist nicht einfach, nicht. Du machst dein falschen Schritt und gehst ins weiße Licht. Heißt es nicht leise, Bitch, es ist nicht einfach, nicht. Du machst dein falschen Schritt und gehst ins weiße Licht. Immer anders, als man's erwartet hat. Noch vor ein paar Jahren hing ich mit einer Flasche harten Schnaps auf der Parkbank ab. Ich lag auf der Tasche vom Vater Staat, jetzt fall ich Raten ab. Und das Wolfkind-Banner hängt oben am Fahnenmast. Ich hab all mein Hass in verschachtelte Bars verpackt. Ich gab'n Fuck, und Rapper forderten Zahnersatz. Die Straße war mein Knast, ich hab zu viel Gras gepafft. Er trug damals an der linken Hand schwarzen Nagellack. Wer hat Angst vor schwarzem Mann? Ich setz deinen Arsch in Flammen. Nach einer Punch riecht es im Studio nach Kabelbrand. Für mich gehen alle am Straßenrand. Rocks, Bände, Fixe, aus Bitches, überfallene Samenbank. Ich stamm aus dem wahren Slum. Ich sitz mit einem Glas Whisky in der Badewanne und halt mir an den Zähnen im Ballermann. Ich zerstampfe das Game bis zum Wadenkrampf. Ich bin nicht arrogant, doch schnall nicht, warum mein Album nicht in dem Laden stand. Das ist ein armes Land, wo man sich ohne Talent in den Mittelpunkt drängt. Jeder rappt über Bitches und Gangs. Alter, fick auf das Fang. Snuff, Bro, der X-Men Clan. Rough Kid ist zu crank und erinnert sich nicht, Stefan Hip-Hop mit einem Tripper rumrennt. For real. Heißt es nicht Schleife, Bitch. Es ist nicht einfach, nicht. Du machst dein falschen Schritt und gehst ins weiße Licht. Heißt es nicht Schleife, Bitch. Es ist nicht einfach, nicht. Du machst dein falschen Schritt und gehst ins weiße Licht. Ich war gebannt von dem Game, träumte vom Backstage-Sex und dem Schlagerfall auf der Stage. Ich wollte Radiofrequenzen, das Bad in der Menge, durch Städte touren, Gage kassieren, das Rathaus verbrennen. Ich lernte schnell dieses Spiel, steigt mit der Lüge ins Bett. Wenn es den Blick auf das Pressefoto den Spiegel ersetzt. Ich formte die Worte in kalten Rauch und im Strahlen der Kerze. Teilte den Vorhang, trat in das Licht und sprach zu der Herde. Viele Mitstreiter verfielen diesem teuflischen Zauber. Geblendet vom hohlen Glanz, ein paar leuchtende Augen. Yo, du endest auf, bist du vom Beifall berauscht. Denn es kommt bei der Tag und es verhallt der Applaus. Wer von diesen Narren lebt und stirbt für diese Bühne, den wendet letzte vor und fällt Wörter zur Guillotine. So hoch wie du fliegst, so hart stürzt du auf den Beton. Denn es ging um den Lauf, niemals um irgendwo anzukommen. Heißt es nicht leichter, Bitch. Es ist nicht einfach, nicht. Du machst deinen falschen Schritt und gehst ins weiße Licht. Heißt es nicht leichter, Bitch. Es ist nicht einfach, nicht. Du machst deinen falschen Schritt und gehst ins weiße Licht. Ihr hört immer noch das Funkhaus 27C3, a.k.a. Funkhaus Prenzlauer Berg mit Obernerd Jens Steiner, dem King von Prenzlauer Berg, auf Pi-Radio 88,4 MHz in Berlin und dem wunderschönen, verschneiten Brandenburg. Mein zweiter, eigentlich dritter Studiogast ist eingetroffen. Wir haben ja den Ekolodit hier zu Gast, Betreiber von Hip-Hop ist. Dann haben wir den User 27C3 und jetzt Hannes Krause. Ja. Hallo. Hi, wie geht's? Mir geht's ganz gut. Schön. Hergefunden hast du ja, deswegen erspart sich die Frage. Genau. Kalt draußen? Wunderbar. Schöne minus 20 Grad, die wir momentan haben. Ja. Ja? Schön. Trainierst du eigentlich auch bei dem Wetter? Nicht sehr viel. Also im Sommer sind es so vielleicht 2 bis 3 Mal die Woche und jetzt vielleicht einmal die Woche, wenn ich irgendwie eine Halle oder sowas finde. Vielleicht sollte man erstmal. Ja, genau. Das ist jetzt nämlich der Gag an der Sache. Wir machen ja ein bisschen Kongressradio und zwar findet in Berlin der 27. Kongress des Chaos Computer Clubs statt. In Berlin, hier in der Kongresshalle am Alexanderplatz. Und da treffen sich Hacker aus der ganzen Welt. Die meisten haben Maschinen, mit denen sie sich befassen, kleine Computer. Aber Hannes Krause ist ein Typ, der hat seinen eigenen Körper gehackt und hat durch jahrelanges Training irgendwie geschafft, Sachen mit seinem Körper anzustellen und einem kleinen Ball, die nahezu ein Ding der Unmöglichkeit sind. Also so klein ist der Ball gar nicht. Es ist ein handelsüblicher Fußball. Ein handelsüblicher Fußball. Und vor 5 Jahren habe ich halt angefangen, damit Tricks zu machen, weil ich es in irgendwelchen Werbespots oder so gesehen habe. Und ich habe dann bei YouTube geschaut, da gab es dann Videos, die man sich anschauen konnte. Und wenn man so ein bisschen dahinter steigt, dann hat man irgendwann die Basics drauf und dann macht es einfach nur ziemlich viel Spaß. Und ja, dann trainiert man es und das ist cool. Zeig mal deinen Ball. Kannst du den mal auspacken? Ja, natürlich. Ah, cool. Fußball. Ist da ein RFID-Chip drin? Ja. Cool. Und hilft der beim Training? Oder? Ja, natürlich. Also da kann ich dann sowas mitmachen und kann mir dann dabei die Augen zuhalten und der Ball rollt immer noch weiter und das ist toll. Dank RFID? Genau. Das ist Wahnsinn. Also, liebes Radiovolk, das muss man sich ungefähr so vorstellen. Hannes hat seine Hand in die Höhe gestreckt und auf dem kleinen Finger dreht sich der Ball in einer Geschwindigkeit in zwei Achsen eigenartigerweise. Das ist unglaublich. Lieber Techniker Paul, mach doch mal bitte die Musik an und dann machen wir hier für unser Radiovolk eine große, wie nennt sich deine Sportart? Freestyle? Freestyle Football. Show. Na dann leg mal los. So. Fuck, scheiße, cool. Oh, was soll ich jetzt hier machen? Ja, genau, bitte. Ja, und jetzt mache ich Around the World und hab den nicht gesehen. Genau. Wie nennt sich das? Das war gerade der Crossover. Auch ein Freestyle-Trick. Sag mal immer, wie die Sachen heißen, die du da immer so machst. Jetzt mache ich gerade den Next Doll, da fange ich den Ball hinten auf den Rücken auf. Dann kann ich den wieder nach oben werfen und fange ihn mit dem Kopf auf, mache ihn auf die Seite. Stimmt, jetzt steht der Ball auf deinem Kopf, ja, ohne sich überhaupt ein bisschen zu bewegen. Das ist echt gleichzeitig bin ich so nah am Mikrofon dran und kann das alles kommentieren. Das ist echt unglaublich. Das ist echt Wahnsinn. Also sowas habe ich echt noch nie gesehen. Und jetzt rollt der Ball über deine Schultern, genau, in Zeitlupe, ja, bis zum Ellenbogen, über die Elle, auf den Handrücken und bleibt auf dem Handrücken stehen. Genau. Und gleichzeitig mache ich noch mit einem anderen Ball fünf andere Tricks. Das ist unglaublich. Ja. Jetzt trippelt der Ball auf deinem Knie. Ja, im Sitzen kann ich es nämlich auch. Das ist Wahnsinn. Da kann man ziemlich viele coole Tricks machen. Aber leider habe ich gerade Winterschuhe an und deshalb sehen manche ein bisschen komisch aus. Ja. Kannst du trotzdem versuchen, einigermaßen gerade ins Mikrofon zu sprechen? Natürlich. Also ich weiß, das ist eine krasse Anstrengung. Ja. Aber du bist echt super fit, wa? Also ja, kein bisschen außer Atem? Nein. Alles noch ein toll. Bisschen. Also langsam kommt ein bisschen Schweiß auf deine Stirn. Und jetzt rollt schon wieder der Ball auf den Kopf und bleibt, ja, auf dem Kopf stehen. Genau. Unglaublich. Wahnsinn. Ja. Kann ich Applaus! Yeah. Zugabe? Gibt's noch einen Trick extra? Ja, jetzt mache ich den Ball gerade zwischen meine Knie und mach jetzt den Rückwärtssalto und jetzt bin ich wieder gelandet. Nicht unglaublich. Schlecht, oder? Also es sind unglaubliche Augenblicke der Radiogeschichte hier auf Funkhaus Prenzlauer Berg. Pi-Radio 88,4 MHz, Chaos Computer Club, Kongressradio. Wahnsinn. Wir machen mal die Musik wieder auf Pause. Die Show ist vorbei. Nochmal Applaus, yeah, für Hannes Krause. Wie lange machst du die? 5 Jahre? Ja, seit 5 Jahren ungefähr. Und man kann sich vielleicht auch mal Videos von mir bei YouTube anschauen. Einfach Hannes Krause bei YouTube suchen und da kommt dann gleich ein Video von mir. Dann kann man sich's mal anschauen. Weil das war jetzt schon ein bisschen sehr mit Fantasie verbunden, was wir gerade gemacht haben. Ich fand das sehr beeindruckend. Also, ja, wir haben das ja auch gut geschildert. Ich glaube, unsere hochgebildeten jungen Radiohörerinnen und Radiohörer, die können damit schon was anfangen. Ja, aber man kann es ja trotzdem nochmal angucken. Kann man sich trotzdem nochmal angucken. Ich weiß nicht, also normalerweise verbindet man mit Fußbällen ja immer nur irgendwelche Leute, die über so eine große grüne Wiese hin und her rennen. Und dann viele eigenartig gekleidete Leute, die ringsrum sitzen und dann immer so Sachen rufen. Was du machst, damit kann man kein Tor schießen. Damit kann man tatsächlich kein Tor schießen, aber diese ganzen Jonglageübungen und Balanceübungen, die fördern halt ungemein die Ballkontrolle, die Ballbeherrschung. Mhm. Und dadurch ist man dann natürlich von der Technik her auch ein ziemlich guter Fußballspieler, aber die einzelnen Tricks kann man natürlich nicht im Spiel anwenden. Aber es ist ja halt auch eine eigene Sportart. Fußball Freestyle. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 21. Also bist du relativ jung auf diese Sache gestoßen? Ja, mit 15. Aber wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie mit 13 oder 14 anfängt, dann hat man noch eine größere Bandbreite an Tricks, die man gleich lernen kann. Es geht alles ein bisschen schneller, es gibt mehr Videos, mehr Freestylers, alles. Also je früher man anfängt, desto besser ist es wirklich. Mhm. Ja, ist so ein bisschen so dieser Vorlageeffekt, weil man braucht eigentlich nur noch nachmachen und ja nicht mehr so viele eigene Sachen entwickeln. Oder ist es vielleicht doch eher inspirierend, wenn man viele Vorlagen hat? Ja, also man kann sich es gibt natürlich wenige, die neue Tricks jetzt heute noch erfinden, aber es sind dann halt eher die Tricks, die man miteinander kombiniert, wodurch dann neue Sachen entstehen. Aber so richtig den ganz neuen Trick, den gibt es jetzt gar nicht mehr so wirklich. Also bist du ein Trickerfinder? Ja, also es gibt wirklich welche, die einfach nur einen Trick nehmen und dann versuchen, ihn irgendwie 100 Mal hintereinander zu machen. Aber das finde ich zum Beispiel langweilig und ich schaue mir dann eher andere Sachen an und denke mir so, wie könnte ich den jetzt noch verändern, den Trick, und daraus einen neuen machen, der vielleicht noch cooler aussieht. Was treibt dich denn an, sowas zu machen? Ich weiß es nicht. Also einfach dieses Gefühl, wenn man einen Trick geschafft hat und wenn man den dann auf Video noch aufgenommen hat und ihn dann immer wieder sieht, das ist einfach cool. Ha. Und liegt einem dann die Damenwelt zu Füßen? Oder sind es dann doch eher die Fußballfans? Ja, also vor allem Leute, die selber Fußball spielen, weil die ja wissen, dass es schon irgendwie schwer ist, einen Ball erstmal hochzuhalten und diese Kontrolle zu haben. Aber über irgendwie so viele Frauen, die sich dafür begeistern, kann ich jetzt nicht irgendwie sprechen. Darf ich den Ball mal hochhalten? Ja. Oh Gott. Steiner hält den Ball hoch. Unglaublich. Yeah. Hey, nicht schlecht. 1, 2, 3, 4. Der wiegt ganz bestimmt ganz viel. Was wiegt ein Fußball? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie gewogen. Naja. Spielst du immer mit dem gleichen? Ja. Schon, und ja. Es ist halt auch wichtig, dass ein bisschen Luft runter ist, weil wenn er ganz hart ist, dann hat er nicht diese Eigenschaft, dass er so nachgibt und dann kann man nicht so gut jonglieren. Und noch eine Frage, die mich so umtreibt. Also ich habe die Videos gesehen, die du online hast. Ja. Die Videos auf YouTube. Das ist ja eine wahnsinnige Geschwindigkeit, ne? Also du gehst ja sogar eigentlich, habe ich den Eindruck gehabt, ich konnte das ja gar nicht so richtig nachvollziehen mit dem Auge, dass du um den Ball mit deinem Fuß drumherum gehst. Ja, genau. Und ihn quasi immer unten streichelst und er dreht sich. Das ist irgendwie wie so, wie so ein Spin, wie so ein Andrehen. Wie schnell ist dein Bein dabei? Kann man sowas messen? Nein, das sind auch wieder so eine Sachen. Also, weiß ich nicht, da bin ich noch nicht auf die Idee gekommen. Aber es ist schon, man muss schon sehr schnell sein und eine gute Körperkoordination dafür haben. Und man muss sich auch die Tricks in einem Video anschauen. Und dann musst du aus deiner Perspektive erstmal wieder rausfinden, wie sieht der von oben aus und wie funktioniert der Trick. Und das ist alles schon mit viel Übung und Zeit verbunden. Guck mal, ich bin jetzt 33 Jahre alt. Ich bin gerade auf dem Niveau. Oh. wie lange würde ich brauchen, um auf dein Niveau zu kommen? Wenn du sehr viel Zeit und Übung dafür investieren möchtest, dann denke ich mal schon so 10 Jahre. Also Steiner, nicht mehr arbeiten gehen, ne? Damit, üben. Es ist wirklich sehr sinnvoll, damit früh anzufangen und dann geht das alles auch schnell. Und meinst du, es ist mehr Technikverständnis oder einfach echt nur einfach üben? Ja, man muss schon so ein gewisses Grundtalent für Technik, glaube ich, mitbringen. Aber wenn man sehr viel Übung reinsteckt, kann man da wirklich unglaubliche Fortschritte machen. Das sehe ich auch bei einem Kumpel von mir, der hat auch vor 2 Jahren angefangen und der ist jetzt um weit besser als ich, weil er einfach 4-5 Mal die Woche trainiert und da kann man echt viel mit erreichen. Wie viele Leute gab es in Berlin oder wie viele Leute waren dir bekannt, als du angefangen hast? Als ich angefangen habe, habe ich nur mit einem Kumpel von mir angefangen, der mittlerweile in Stuttgart wohnt. Und ja, mittlerweile sind es vielleicht 5-6 Leute, also es ist wirklich eine sehr kleine Szene. Weltweit sind es vielleicht ein paar tausend, also leider keine sehr große Szene. Also gibt es da Meisterschaften oder sowas? Also wie steht ihr in Kontakt weltweit? Also meistens ist es über Internetforen und dann gibt es seit 2008 noch sowas wie eine Freestyle-Weltmeisterschaft. Die wird von diesem Energy-Drink-Hersteller gesponsert mit den... Ihr wisst schon. Der also, diese Tiere da auf dem Ja, Fall? Mit diesem komischen, mit dieser Kuh vorne drauf, mit den Flügeln. Okay. Und genau, die sponsern das und da gibt es dann nationale Ausscheide und dann noch ein Weltfinale sozusagen. Und genau, das gab es 2 Mal bis jetzt. Ein Franzose hat gewonnen und ein Norweger, ja. Bist du auch hingefahren? Ich bin in Deutschland im Achtelfinale ausgeschieden. Okay, schade. Ja. Hat sie keine Lust mehr, wa? Ja, war mir zu war so heiß. Aber das heißt, wenn du jetzt weiterkommen würdest, dann würde das auch bezahlt werden, dass du dann nach Lateinamerika fliegst genau, und dort die Weltmeisterschaft. Genau, das würde alles bezahlt werden, genau. Und ich habe halt auch manchmal Auftritte, da kann man schon einen ganz netten Nebenverdienst sich erwerben. Und die Fahrten dorthin werden natürlich auch immer bezahlt und ja, schon. Warst du auch schon mal im Alexa, so unten auf dem Plateau? Ja. Echt? Wirklich. Das ist krass. Wie war das Alexa-Plateau? Alexa ist die Shopping-Mall am Alexanderplatz, ah, okay. Diese Monster. Ach nein, du meinst beim Weihnachtsmarkt. Innen drin das Plateau. Ja, ja, also es ist immer, die bieten ja immer solche kulturellen Events an, die aber eigentlich nur die Käufer irgendwie mal kurz inspirieren sollen, in den nächsten Laden zu gehen oder so. Das ist manchmal tun mir die Menschen ein bisschen leid, die diese Plattform bedienen halt. Andersrum ist es aber auch gleichzeitig wieder faszinierend, weil man sonst auch manchmal gar nichts davon mitkriegen würde, was die eigentlich so alle machen. Und das meinte ich jetzt so. Und das meinte ich nämlich nicht. Okay. Ich weiß, wovon du redest, also dieses Plateau, dass da manchmal Sachen stattfinden, aber ich meinte eigentlich vorm Alexa, also wenn man hinten rausgeht, da gibt es noch so einen Kreis irgendwie aus Beton und ich dachte, du meintest das mit Plateau, obwohl es ja eigentlich kein Plateau ist, aber da war ich schon mal mit Kumpels, das dachte ich jetzt. Also da spielt ihr dann quasi? Ja, genau, ist einfach, im Sommer kann man ja eigentlich überall, du brauchst nur einen Fußball und Fußballschuhe und dann kannst du losgehen überall. Ja, und jetzt ist Winter und jetzt spielen wir auch, aber nicht überall, sondern hier im Funkhaus Prenzlauer Berg auf Pi-Radio 88,4 Megahertz, Kongressradio 27C3. Und zwar spielen wir mein Lieblingslied vom DJ Scientist von Equinox Records. Was? Das Lied. Das spielen wir jetzt. Yo, this is Chesky. You ready? Hello, this is Chesky. Alright, I'm ready. Hi there, this is Chesky from Deadpan Darling. This is a promo mix for the new Equinox album, One Year and a Day. Check it out. I would like a laugh track to follow me everywhere. So when I think of something funny, the crowd cheers. And a soundtrack filled with drama and suspense. My next progression, something is my favorite glass. When I'm on the freeway driving around, much of the bumblebees will be playing in the background. It would immediately make me feel important. And even when I just stop, no one would hear me. The love scenes would be intermittent, very clean. And we'd wake up in fancy robes the next morning. There'd be no quiet days, no awkward silence. There'd be no danger because the music would warn me. Yes. Yo, yo, yo. Yo. This that be right shit. Asus live from the bits. Hit like 5 bills, shotty with the Fed logo still on it. Italian issued. Watch, boombox full of feds. Man behind counter, engineer, even the dread. They all undercover lying fucks. One fingerprint got Trini and cuffs. Pitfalls off the pavement, road race they locked up. Say no names, no matter what crops up. Slippy payment, freeze the few palms. Attainment for cold steel in the race for arms. Down the stories of the place I'm from. The feds broke my back garden fences. Poor suit off a yard of you, hiding where my bench is. This ends is deeper than shutters and fences. With friends is caught up, seems a lot of souls been brought up. Cold on this level, no rerun. I once sold my soul, now the devil wants a refund. Quatschen wir jetzt schon ruf hier von Chaos Prenzlauer Berg mit Obernerd, Jens Steiner, dem King von Prenzlauer Berg, Hannes Krause, User 27C3 und der Ekolidit sitzt auch noch da. Nicht verschlucken. Ja, nee. Oh. Mann, Mann, Mann. Stimmt. Das, mein Name klingt wirklich wie so ein, wie verschlucken. Ekolidit. Das kann auch keiner schreiben. Ekolidit. Habe ich hier voll daneben gegriffen mit dem Namen. Habe ich mich auch wieder verschrieben diesmal? Ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Du kannst es mittlerweile. Ja, aber ich habe mich schon oft genug verschrieben. Deinen Namen kann man richtig gut schreiben, Hannes. Ja, ein sehr deutscher Name. Ja. Ist cool. Hast du einen Künstlernamen? Eigentlich nicht. Also als ich angefangen habe, habe ich mich irgendwie Cole genannt, weil ich halt einen Lieblingsfußballer hatte, Joe Cole aus England. Lege ich jetzt aber keinen Wert mehr drauf. Scheiß Hannes. Eben. Ich heiße Jens, Jens Steiner. Hi. Ja. Nee, ich finde das auch ganz cool, wenn man seinen Namen benutzt. Also in der Community ist es ja mal ein bisschen anders, egal in welcher. Da draußen steht auch schon einer, der Nordpol-Zigeuner, der benutzt auch nicht seinen richtigen Namen. Der wartet schon ganz sehnsüchtig auf seine upcoming Show, auf seine nächste Sendung. Kaputtes Feuerzeug mit dem Nordpol-Zigeuner. Und das wird bestimmt. Die Übersetzerin Natalia Nagruba. Natalia Nagruba ist auch in the house. Nein, noch nicht in Leipzig. In Leipzig ist sie noch. Ja, die kommt, die muss sagen: Ich komme. Ja. Das war ein kleiner Vorgeschmack auf das, was euch ab 0 Uhr, ab Mitternacht erwartet, wenn dann der 29. Dezember angerückt ist. Herzlichen Glückwunsch, Papa. Herzlichen Glückwunsch, Grit. Die haben dann nämlich Geburtstag. Wie dem auch sei, findest du es wichtig, so Pseudonyme zu haben? Egal in welcher Community, ob in der Hip-Hop-Community oder in der hier Netzwelt? Ja, also es gibt ja so zwei Flügel, die sich auch noch, denke ich, in den nächsten Jahren ganz schön clashen werden in der Szene. Einmal die, die halt Privatsphäre als Freiheit der Anonymität betrachten. Dazu gehöre auch ich. Ich habe auch Leute kennengelernt, die halt Post-Privacy leben. Also sprich, alles, was sie reinballern ins Netz, sind sie. Das heißt, sie machen sich halt total nackig und fühlen sich aber auch dabei gut, ne, und haben damit kein Problem. Und ich habe auch deswegen schon mal einen Job nicht gekriegt, weil der war nämlich full Post-Privacy und ich war halt so eher so dieser konservative linke Flügel der Privatsphäre-Schützer. Und das wurde einfach beruflich nichts. Also Welten knallten aufeinander halt. Aber ich bin der Meinung, also ich genieße es, auf unterschiedlichen Baustellen mit unterschiedlichen Pseudonymen lang zu laufen. Und da ist mir egal, ob mein Chef das weiß oder nicht, sondern da geht es einfach darum, dass ich einfach eine man ist ja nicht nur eine Persönlichkeit, man hat ja verschiedene Interessen und Hobbys und manchmal sollen die sich einfach nicht überschneiden. Aber mittlerweile ist es doch bei dir schon so, dass du so ein bisschen miteinander verschmilzt, oder? Bestimmte Sachen schon. Also zum Beispiel mein Faible für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Computerspielen findet unter Ekolodit nicht statt. Das ist dann was ganz anderes. Und darüber rede ich aber heute Abend auch nicht. Hannes, wie ist es bei dir? Womit beschäftigst du dich, wenn du keinen Ball in der Hand, am Fuß, am Kopf und am Ellenbogen, über der Hüfte, am Rücken hast? Ich mache seit Oktober ein Studium an der Uni Potsdam, Englisch und Spanisch auf Lehramt. Und ansonsten, was mache ich noch? So Musik hören, ein Konzert ausarbeiten mit dir zusammen. Hey! Hier, wieder mit dem Thema Full Disclosure. Jetzt habe ich dich gepeinigt. Ah, nee, du bist ja jetzt schon mein 1, 2, 3, 4. Konzerthausgast, glaube ich, inzwischen. Also, wen hatten wir hier schon alles? DJ Verräter, Undercover Roman Besser, letztes Mal auch. DJ Break Q. Ja, und. Hannes. Dich? Und dann hat man noch diese kleine, süße. Sebastian Habach. Sebastian Habach mit der. Mit dem Pick'n'Roll Sound System und seiner Band. Arbeiten dann nur Männer? Nein, aber. Ich habe da auch mal ein paar Frauen. Ja, aber ich muss doch jetzt nicht alle Frauen hierher schleppen. Nö, aber die machen doch auch bestimmt Sachen, die... Nee, ich hatte auch schon Frauen als Studiogäste. Zum Beispiel hatte ich Elske Rosenfeld hier, die nicht im Konzerthaus arbeitet, sondern in einem ehemaligen Grenzwachturm, aber nicht als Servicepersonal, auch nicht als Erschießerin, sondern als Künstlerin. Zwischen Kreuzberg und Treptow. Und dann hatte ich Piranha schon mal hier, die arbeitet wie du auch beim... ehemaligen ORB, ne? Ja, öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Rundfunk. Ordentlich richtiger Rundfunk. Rundfunk. Ja. Interessierst du dich auch für so richtiges Hacking oder so? Also so für Computersachen? Eigentlich nicht. Nee? Ist das, ich habe eine These. Und zwar, als ich zur Schule ging, gab es mal Sportunterricht und der Lehrer hat einen Ball aufgepumpt reingeworfen. Und die eine Hälfte von der Klasse rannte diesen Ball hinterher. Es konnte ein Medizinball, ein Tennisball sein, scheißegal. Und die andere Hälfte hat weitergelabert. Ich gehörte mal zu denen, die weitergelabert sind. Ja. Ich habe auch einen Computer. Ist das wirklich so? Kann man das so stereotyp sagen? Oder gibt es da auch noch eine Schnittmenge? Ich glaube nicht mal, dass es irgendwie so ist, dass heutzutage in der Schule sich die dann trennen in Sportliche und Nerds oder sowas. Sondern einfach, dass so generell überhaupt keine Lust mehr bei den Kindern heutzutage ist, Sport zu treiben, weil sie sowieso, weiß ich nicht, die brauchen das nicht mehr, die sitzen die ganze Zeit, also das hört sich jetzt für euch natürlich irgendwie ein bisschen als Kritik an, sie sitzen vor ihrem Computer, kriegen die ganze Zeit irgendwas vorgesetzt und so und ja, ich habe irgendwie den Eindruck, die meisten haben überhaupt keine Lust mehr auf Sport und empfinden es einfach nur als lästig und genau das sehe ich in euren Gesichtern geschrieben. Na, ich muss dem fast widersprechen, also ich habe bis 95 habe ich wirklich extrem viel Sport gemacht, da war ich irgendwie noch 15 oder so und dann kam der Computer. Und dann gar kein Sport mehr. Ja. Also ganz so Sportabneigung, so in der Hinsicht war es überhaupt nicht. Ich habe auch mal Basketball gespielt. Mhm. Es ist, glaube ich, auch einfach die Sache, dass man irgendwann nicht mehr so die Zeit hat, so viel Sport zu treiben. Also, das aber abends mit dem Laptop auf dem Bauch. Das ist schön. Ja, dafür ist immer die Bauchmuskulatur ordentlich wärmen. Nee, aber das ist zum Beispiel ein Wink, also als Medienpädagoge, ja, was auch so ein Teil meines biografischen Dinges ist. Genau das, also die also nicht ne, möglichst mal ein gesunder Geist in einem gesunden Körper und andersrum halt, ne? Also ich meine, Steiner hat ja schon durchaus recht, dich hier mit reinzubringen, so als 27C3 Kongressradio, weil wird das Arbeiten mit diesem Ball und da wirklich die neuen Möglichkeiten und neuen Techniken so und zu entwickeln, also da gibt's definitiv Zusammenhänge zwischen Hacken und klar, es ist kreativ sein, dich konzentrieren auf eine Sache und irgendwann siehst du die Erfolge, du willst immer mehr, du siehst, da gibt es noch Möglichkeiten, die du ausnutzen kannst und klar. Aber bin ich auf dem Mikro? Ihr könnt doch Geocaching machen. Speed Geocaching. What? Als Sportart? Als Sportart? Speed Geocaching. Na, ja. Wie kann man sich das vorstellen? Das Mikro hier so scheiße. So Google Maps per Laufen. Achso, das ist so Street Maps per Laufen. Du rennst mit deiner Technik rum und besorgst dir sozusagen, also irgendwo ist was versteckt und dann rennst du hin und suchst es. Ja, sind diese neuen laufen nach Marschrichtungszahlen mit, ja, mit Handy, nach mit GPS-Handy. iPhone-Kompass. das ist geil. Naja, das gibt's auch in Berlin schon. Laufen nach Marschrichtungszahlen mit GPS-Handy. Ja, ist Wahnsinn. Also ich find's. Also ich hab zwei neue Sachen heute gelernt, um jetzt mal ein bisschen Resümee zu ziehen in den letzten drei Minuten. Das eine war ein Neologismus und zwar Twitter-Rat. Twitterer. Nee, irgendwas mit einem Rad und Twitter und. Nee, Twitterer. Ja, was war das? Da haben wir schon wieder einen Faden verloren, wa? Also, Tasse Bier ist die Gruppe? Hashtag. Twitterradgruppe. Twitter-Truppe. Nee. Ich habe vorhin Twitterradgruppe verstanden. Ja. Auch irgendwie die Vermischung auf jeden Fall zwischen diesen beiden Feldern. Computerwelt und Lebenswelt. Nee, aber dieses Wort. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Twitter-Radgruppe oder so. Ich wollte morgen in Frankfurt anrufen beim Duden und sagen, hier, neues Wort. Unwort. Twitter-Radgruppe oder so. Das ist ja noch nicht, ich werde es nachher nochmal nachhören, wenn ich meinen Stream-Ripper zu Hause ausgeschaltet habe. Und dann laufen nach Marschrichtungszahlen mit GPS-Handy. Wie war das Wort dafür? Geocaching. Geocaching. Da kann man so wandern durch die Landschaft und das was suchen. Tote Briefkästen. Genau, und wahrscheinlich ist in irgendeiner kleinen Dose eine Praline drin oder so, dann sollte man die nicht essen. Und dann habe ich gelernt, dass ich noch 10 Jahre brauchen werde, um dahin zu kommen, wo Hannes Krause in seinen jungen Jahren schon ist. Und deswegen nochmal einen schönen Applaus an und für meine lieben Studiogäste von meinen lieben Studiogästen. Übergebe in wenigen Augenblicken an den Nordpol-Zigeuner mit seiner wunderschönen Sendung Kaputtes Feuerzeug. Ihr hört mich wieder. Steiners Musik ist zu Ende. Jens Steiners Musik ist zu Ende. http://reifenwechsler.podhost.de. Dort gibt es die Sendung zum Nachhören und auf generationtapedeck.blogspot.com. hiphopist.de ist das Podcast und Kohl83 ist der Username von Hannes Krause. Das war's. Ich verabschiede mich und freue mich auf Sendung mit Nordpol-Zigeuner. Kaputte Feuerzeug. Merci beaucoup, Monsieur. We come in peace.